Gelebte Freude, gestorbener Schmerz, vergangene Tage, verlorene Zeit. Doch ich stehe an ihr. Freude, gestorbener Schmerz, vergangene Tage, verlorene Zeit.